Dann geh raus. Ungeheuerlich. Wenn etwas als innen deklariert wird, lassen sich viele Menschen von diesem Trend anstecken, auch wenn er scheußlich ist. Diese Massenhypnose und Naivität der Leute, die diesem Gruppenzwang unterliegen, kann der einzig rationale Grund für diese grausame Modeerscheinung der 80er Jahre sein. Rosa Pullover mit schwarzen Punkten? Seid doch mal ehrlich. Wer würde so etwas heute freiwillig noch anziehen? Ja, eben. Aber auch diese Tattoo-Halsbänder in den 90ern. Ich war mir damals sehr sicher, dass es sich hierbei um eine Verschwörung handelt und sich diese scheußlichen Dinger irgendwann einmal zusammenziehen würden, damit diese naiven Trendjünger alle ausgerottet werden. Dem war leider nicht so. Modesünden wie Buffalo-Schuhe haben aber auch Vorteile. Sind sie doch ein Indikator für eine geistige Grundhaltung, der man lieber aus dem Weg gehen sollte. Zu einem dieser Trends, die gar keine richtigen sind, da sie nichts Temporäres darstellen, zählt auch Sushi. Jahrelang dachte ich, dies sei nur etwas für Yuppies in Großstädten oder Schauspielern ohne Angebote, die ihre letzte Kohle für dieses doch angeblich so teure Mahl ausgeben, um hip zu sein. Hip ist schon so ein Wort, das so lange out ist, ja, also, naja. Zudem hielt sich bei mir die Vorstellung, dass es sich bei Sushi immer nur um rohen Fisch und Reis handelt. Vielleicht noch ein paar Algen dazu. Ich wurde letztens eines Besseren belehrt, denn auch ich gehöre zu den Menschen, die fast so schlimm sind wie die Trendjünger. Allerdings vollkommen anders. Trendabwarter. Kategorie Trendabwarter. Diese Menschen warten bewusst ab, bis die größten Tendenzen zum Trend abgeklungen sind, bevor sie etwas ausprobieren, um ja nicht als naive Mitläufer zu gelten. Auch recht arm, aber dennoch taktisch klüger. Lange Rede kurzer, beziehungsweise gar kein Sinn. Ich war letztes Wochenende Sushi essen mit meiner Freundin. Alles war sehr weiß und ich fragte mich, ob ich das Essen gleich zu mir nehmen oder eher sezieren solle, denn es wirkte etwas steril. Aber um ehrlich zu sein, gefällt mir so etwas besser als die Kneipe, in die wir uns hinterher begaben. Onkel Ottos nannte sich diese und ist versifft, dreckig und voller Punker, Anarchos, andere Alternativen und selbstverständlich Alkohol. Wem es gefällt, ist okay, aber ich möchte manchmal auch meine Hand auf einen Tisch legen und danach nicht daran kleben bleiben. Toter Fisch. Wir saßen also da und der Koch arbeitete fleißig in der Mitte, umringt von den umherfahrenden Teller auf dem Laufband und zwei Plasma-Fernsehgeräten, die japanische Sendungen zeigten. Allerdings ohne Ton, denn es düdelte Musik durch die Lautsprecher. Als ich kurz auf Toilette ging, erschrak ich mich unglaublich, als plötzlich Hip-Hop mit dröhnendem Bass ertönte. Ist es nicht seltsam, dass man den Ton vom Fernseher abstellt, aber das unvertonte, nichtssagende Bild weiterlaufen lässt? Fun Bowling in Bremerhaven zum Beispiel setzt dem eigentlich noch eines drauf. Dort läuft Viva und MTV. Allerdings geschnitten. Denn es sind nur Clips zu sehen und nicht diese störenden Zwischensendungen wie Pimp My Whore oder wie auch immer das heißt. Doch der Ton ist ausgestellt und es läuft ebenfalls Musik aus den Charts im Hintergrund. Das alles, damit es nicht diese Zuhause-Atmosphäre hat, bei der sich die Menschen von dem lärmenden Meer des Fernsehers berieseln lassen, um nicht alleine zu sein. Bars mit richtig laufenden Fernseher wirken meistens unedler und eher wie ein Sportbar oder ein Pub, was auch immer, ist ja eigentlich nicht so negativ, aber Sushi soll ja exklusiv sein. Und Sushi muss nicht immer roh und tot sein, obwohl, naja, zweites wäre schon besser, aber ihr glaubt nicht, wie viele vegane Alternativen sich auf der Speisekarte finden lassen. Ich habe mich mal wieder total überfressen, ich gebe es zu, weil ich natürlich alles mal probieren musste, nun ja, asiatische Restaurants vermeide ich ja so gut es geht, da diese öfter durchs Ordnungsamt wegen mangelnder Hygienevorschriften geschlossen werden. Aber wenn man dem Koch über die Schulter schauen kann und als steril, wenigstens steril wirkt, isst sich der Kugelfisch doch gleich leichter, auch wenn man danach sterben könnte, wenn er falsch zubereitet ist. Sogar Meilen kann man sammeln und sammeln und sammeln und irgendwann bekommt man ein Gratisstäbchen oder so. Und auf das andere muss man weiterhin sparen wahrscheinlich. Apropos sparen, ich hoste jetzt meine MP3s von nun an wohl nicht mehr bei podhost.de, weil mir der Speicher nicht ausreicht und ich eigentlich nicht vorhabe, Geld dafür auszugeben. Ich nutze nun ourmedia.com, ist das .com? Ich glaube schon. Was allerdings leider zu einer Veränderung bei den Tags führt. Also nicht wundern, wenn da irgendwas auf Englisch stehen würde, steht und blöd aussieht, aber geht nicht anders. Besucht doch mal www.greenlemonade.com, also grüne Limonade auf Englisch.com und hinterlasst eure geistigen oder sonstigen Ergüsse. Ich würde mich sehr darüber freuen, Lob und Kritik etc. Ihr könnt mir auch mal eine E-Mail schreiben, ja, an flydodo1@gmx.de, also flydodo1. @gmxd. Und bei all dem Gerede übers Essen bekomme ich langsam Hunger. Wasabi pur ist übrigens lecker und nicht so scharf, wie ich erwartet hatte. Okay, ich hatte auch schon 8 Piri-Piris mal gegessen, aber über die Bauchschmerzen danach möchte ich gar nicht sprechen. Ich gehe jetzt mal und spieße irgendetwas mit Mikado-Stäbchen auf. Vielleicht meine Hand, vielleicht ein Reisbällchen. Man weiß es nicht. Macht's gut und guten Appetit. Ungeheuerlich.